Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nummer 88 des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Und hier suchen wir nicht nur die Biografie, ja, das Technische suchen wir auch noch, also das technische Know-how. Das, was ihr gerade eben gehört habt, das war Miss Alzheimer von der französischen Gruppe Lezelle. Das würde übersetzt die heißen, also die sie, weil Le ist der Artikel und L ist halt eben der Name der Gruppe, also die sie oder so, so würde man sagen die Frauen, wobei man bezeichnet dann die Frauen als sie. Seltsamer Name, auch eine seltsame Gruppe, die es seit 1992 gibt. Die Gruppe wurde eigentlich ursprünglich um die Sängerin Pascaline Hervé gegründet, beziehungsweise also alle Leute da sind nicht wirklich von Beginn aus Musiker, sie können singen, Instrumente spielen, sind aber eigentlich Performance-Künstler, kann ich das jetzt mal so sagen, also jetzt nicht im Sinne von Performance, das was wir heute darunter verstehen, sondern im Sinne von das, was Performance eigentlich ausdrückt, und zwar Schauspielern. Genau. Und die sind halt eben dann kleine Theater und sowas. Und irgendwann haben die dann angefangen, eine Band zu gründen. Also nicht irgendwann, das war 1992, wie gesagt. Und brachten die ersten paar Alben raus. Entschuldigung, ich habe da so ein Kratzen in der Kehle oder wie auch immer man das nennt. Naja, mein Hals kratzt, genau. Also auf jeden Fall, seit ihrer Formation bis heute hat sich die Gruppe mehrfach umorganisiert, wobei die Sängerin, also die Pascaline Hervé, sie ist immer noch geblieben. Ich denke sogar noch jemand von der Originalbesetzung, aber das spielt nun keine Rolle. Also auf jeden Fall, das war ganz kurz Miss Alzheimer. Und das ist eins der Lieder vom zweiten Album, das 1997 rauskam. Das letzte Album kam 2009 raus. Seitdem herrscht zurzeit Funkstille. Und wir, die Fans, hoffen, dass die Band weitermacht. Ich habe versucht, die Band zu kontaktieren, denn ich hätte wirklich gerne ein Interview mit denen. Denn die Texte sind eigentlich sehr interessant. Sehr oft hat man halt eben Lieder, wo man entweder die Texte gut findet oder die Musik, manchmal beides, aber eins davon ist dann immer, naja, ich will nicht sagen weniger gut, sondern manchmal sind die Texte einfach auf so einem Niveau, dass man sich fragt, woher nimmt dieser Mensch diese Ideen für diese Texte? Und das war auch so mit der Gruppe Les Ogres de Barbac, die ihr gehört habt, die haben auch wirklich unglaubliche Texte. Und das ist genauso wie zum Beispiel mit Herbert Grönemeyer. Der hat Texte, da fragt man sich, wo wo kriegt der Mensch die eigentlich aus? Also ich meine, sehr viele talentierte Künstler haben sehr gute Lieder. Man kann die Texte aber trotzdem nicht mit denen von einem Herbert Grönemeyer vergleichen. Ist auf jeden Fall meine Meinung. Ihr braucht nicht meiner Meinung zu sein. Wie gesagt, wir leben alle wir haben das Glück, in freien Ländern zu leben, wo man halt eben auch eine Meinung haben darf. Und wenn sogar nur die einige ist, wenn ihr sogar die einzigen sind, die an diese Meinung glaubt oder so, da ihr sie habt. Na, ihr versteht, ich rede mich jetzt da, ich verstricke mich da gerade. Und MySpace, genau, das war das zweite Thema, ich höre jetzt einfach auf zu quatschen. Also ich stelle euch hinterher nochmal ein Lied vor, und zwar von dem Album Joseph. Und das Lied, das genauso wie das Album heißt, also auch Joseph, doch dazu kommen wir später. Erstmal MySpace. Ich war auf der MySpace-Seite vom Lesel, denn ihre Internetseite funktioniert nicht. Also habe ich versucht, mehr Informationen über die herauszufinden. Auf Wikipedia gibt es leider nur auf Französisch. Ich stelle wie immer alle Links auf meinem rumvagabund.blogspot.com-Blog hin. Und ihr seid herzlich willkommen, die anzuschauen. Für all die, die Französisch sprechen, ja, der Lesel-Artikel auf Wikipedia ist super. Und wenn ich mich motivieren könnte und nicht nur freie Zeit habe, also eigentlich Motivation fehlt, da würde ich das vielleicht sogar ins Deutsche übersetzen. Denn ich finde die Band einfach nur klasse. Also MySpace hat sich ja verändert seit der Gründung. Also alles verändert sich immer seit der Gründung. Facebook hat sein Layout seit Beginn bis heute um die 50 Millionen Male verändert. Auf jeden Fall, MySpace, alle dachten, also ich dachte das zumindest, und alle, die ich kenne, dachten, dass MySpace irgendwie untergehen wird, jetzt wo es Facebook gibt und sowas. Doch MySpace hat sich dann quasi umorientiert, und das meiste, das wir heute auf MySpace finden, ist nicht eigentlich MySpace privat, sondern MySpace Musik. Und das finde ich toll. Denn alle Gruppen haben eine MySpace-Seite, und da kann man halt eben die Lieder kostenlos anhören. Das finde ich super. Und wenn ihr die Lieder wirklich magt, ihr es auf eurem iPod haben wollt, dann kauft ihr die. Könnt auch einzelne Lieder kaufen, das geht dann aber auch per iTunes und Amazon und was weiß ich. Auf jeden Fall, MySpace hat eine App, also viele Apps eigentlich, aber eine davon ist, die sagen euch, ihr hört euch gerade das an. Und dann darunter geben sie euch 4-5 Bands und sagen, ja, diese Bands klingen ähnlich. Und ich mag das eigentlich anzuhören, denn meistens stimmt's gar nicht. Nicht mal ansatzweise. Aber hin und wieder findet man dann schon coole Bands. Und als ich mir Lesel, also das Lied Joseph, angehört habe, das ich euch gleich vorspiele, habe ich eine andere Gruppe gefunden. Und zwar die Gruppe, die heißt Beirut. Und zwar die Band, also so wie die Stadt, heißt aber die Band, hat nichts mit der Stadt zu tun. Und ich stelle euch den Wikipedia-Link auf Deutsch vor, denn die Amerikaner, also es ist eine amerikanische Band, die es seit 2006 gibt. Die Amerikaner sind schon richtig, richtig erfolgreich in Wikipedia, denn die sind nicht faul. Sobald ein Artikel über eine Band entsteht und die Band hat ein paar tausend Fans, finden sich gleich 20 Fans, die das in 20 verschiedenen Sprachen übersetzen und dazu aufmotzen und sowas. Und das finde ich eigentlich toll. Das fehlt hier in Frankreich ein bisschen, denn wie gesagt, Lesel haben ein paar hunderttausend Fans, aber die Franzosen sprechen halt eben gerne nur Französisch und alles andere. Wenn sie sprechen, schreiben sie es eigentlich sehr wenig. Jetzt nichts gegen euch paar hundert Leutchen, die da wirklich, oder paar tausend, die da wirklich begabt seid und Deutsch versteht. Denn, um diesen Podcast zu hören, müsst ihr erstmal Deutsch verstehen. Aber wie gesagt, die Franzosen, mich eingeschlossen, also ich bin kein Franzose, aber die Bosnier sind nicht viel besser. Auch wenn bei uns, weil es ja Krieg gab, sehr viele Bosnier überall ein bisschen waren und dann verschiedene Sprachen sprechen, so wie ich, Deutsch, Französisch und Englisch, sind wir trotzdem faul, um uns wirklich hinzusetzen und das zu übersetzen. Was die Gründe dafür sind, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Beirut, sehr interessante Band, wurde um einen damals 15 Jahre alten Zech Condon gegründet, also eine Band, also eigentlich ein Projekt, wie so ein Musikprojekt. Und ja, sie gelten als die amerikanische Volksband und haben so einen Indie-Rock-Balkan-Brass-Folk-Einfluss oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr findet, wie gesagt, die ganzen Infos auf Wikipedia. Und ich stelle euch jetzt erstmal Joseph vor. Und danach stelle ich euch ein Lied von Beirut vor, das ich eigentlich ganz gut finde. Und ich eigentlich nicht verstehe, wieso sie diese Band mit Lesel vergleichen, denn vielleicht bin ich eigentlich nur zu blöd, um das zu verstehen, aber für mich, naja, vielleicht spielen sie die gleichen Instrumente oder werden, haben sich als Indie-Rock, Balkan, irgendwas Einfluss da präsentiert. Wie gesagt, vom Text her und von allem anderen her kann ich es eigentlich nicht wirklich verstehen, wieso MySpace sowas macht. Aber andererseits ist es auch wirklich gut, denn sonst hätte ich die Gruppe nie gefunden. Und hier sind also erstmal Lesel mit Joseph. Also viel Spaß. Dans le corps d'un canon, une petite putain de jeunesse abritant un pervers pépé. Hallo, liebes MySpace. Pervers pépers, pas besoin de vos pères. Je poque sur ma coque de femme coquine. Je pisse dans mon froc, incontinent sans bikini. Pépé gâteux en parisie, ça pue l'agnole dans ce beau bec, pas le bon bec. Das war mit einer kleinen Unterbrechung, da MySpace da dann schon seine eigenen Gedanken hatte, ob ein Lied wirklich abgespielt werden soll oder nicht. Wobei, ich denke, es eigentlich auch an meiner Konnektion liegen könnte. Und ja, jetzt stelle ich euch mal das neue Video, das am 23.02. von Beirut, der Band, rauskam, und das heißt Vagabond. Und ich fand das eigentlich ein bisschen passend. Ja, ich denke, ihr versteht wieso. Das war's von mir, euer Ruben Vagabond. Und viel Spaß mit nicht mal der Hälfte des Liedes. Ansonsten, ich stelle auf meinem Blog deren Internetseite die MySpace-Links, und ansonsten findet ihr die ganzen Lieder eigentlich auch auf YouTube oder, wenn ihr es kaufen wollt, in ganz verschiedenen Läden, unter anderem auch iTunes. Naja, viel Spaß, Beirut, mit dem Lied Vagabond. Das war's von mir. Einen schönen Sonntag, euer Ruben Vagabond.